Abschnitt 184 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Peter Badurek. Der Riese und der Schneider. Einem Schneider, der ein großer Prahler war, aber ein schlechter Zahler, kam es in den Sinn, ein wenig auszugehen und sich in dem Wald umzuschauen. Sobald er nur konnte, verließ er seine Werkstatt, wanderte seinen Weg über Brücke und Steg, bald da, bald dort, immer fort und fort. Als er nun draußen war, erblickte er in der blauen Ferne einen steilen Berg und dahinter einen himmelhohen Turm, der aus einem wilden und finsteren Wald hervorragte. »Potzblitz«, rief der Schneider. »Was ist das?« Und weil ihn die Neugierde gewaltig stach, so ging er frisch drauf los. Was sperrte er aber Maul und Augen auf, als er in die Nähe kam, denn der Turm hatte Beine, sprang in einem Satz über den steilen Berg und stand als großmächtiger Riese vor dem Schneider. »Was willst du hier, winziges Fliegenbein?« rief der mit einer Stimme, als wenn's von allen Seiten donnerte. Der Schneider wisperte, »Ich will mich umschauen, ob ich mein Stückchen Brot in dem Wald verdienen kann.« »Wenn's um die Zeit ist«, sagte der Riese, »so kannst du ja bei mir im Dienst eintreten.« »Wenn's sein muss, warum das nicht? Was kriege ich aber für einen Lohn?« »Was du für einen Lohn kriegst«, sagte der Riese, »das sollst du hören. Jährlich 365 Tage. Und wenn's ein Schaltjahr ist, noch einen obendrein. Ist dir das recht?« »Meinetwegen«, antwortete der Schneider und dachte in seinem Sinn, »man muss sich strecken nach seiner Decke. Ich such mich bald wieder loszumachen.« Darauf sprach der Riese zu ihm, »Geh, kleine Halunke, und hol mir einen Krug Wasser.« »Warum nicht gleich lieber den Brunnen mitsamt der Quelle?« fragte der Prahlhans und ging mit dem Krug zum Wasser. »Was? Den Brunnen mitsamt der Quelle?« brummte der Riese, der ein bisschen tölpisch und albern war, in den Bart hinein und fing an, sich zu fürchten. »Der Kerl kann mehr als Äpfel braten. Der hat einen Allraun im Leib. Sei auf deiner Hut, alter Hans. Das ist kein Diener für dich.« Als der Schneider das Wasser gebracht hatte, befahl ihm der Riese, in den Wald ein paar Scheite Holz zu hauen und heimzutragen. Warum nicht lieber den ganzen Wald mit einem Streich? Den ganzen Wald, mit jung und alt, mit allem, was er hat, knorzig und glatt, fragte das Schneiderlein und ging das Holz hauen. »Was? Den ganzen Wald, mit jung und alt, mit allem, was er hat, knorzig und glatt, und den Brunnen mitsamt der Quelle?« brummte der leichtgläubige Riese in den Bart und fürchtete sich noch mehr. »Der Kerl kann mehr als Äpfel braten. Der hat einen Allraun im Leib. Sei auf deiner Hut, alter Hans. Das ist kein Diener für dich.« Wie der Schneider das Holz gebracht hatte, befahl ihm der Riese, 2 oder 3 wilde Schweine zum Abendessen zu schießen. »Warum nicht lieber gleich 1000 auf einen Schuss und die alle hierher?« fragte der hoffärtige Schneider. »Was?« rief der Hasenfuß von einem Riesen und war heftig erschrocken. »Lass es nur für heute gut sein und lege dich schlafen.« Der Riese fürchtete sich so gewaltig, dass er die ganze Nacht kein Auge zutun konnte und hin und her dachte, wie er es anfangen sollte, um sich den verwünschten Hexenmeister von Diener je eher je lieber vom Hals zu schaffen. Kommt Zeit, kommt Rat. Am anderen Morgen gingen der Riese und der Schneider zu einem Sumpf, um den ringsherum eine Menge Weidenbäume standen. Da sprach der Riese, »Hör einmal, Schneider, setz dich auf eine von den Weidenruten. Ich möchte um mein Leben gern sehen, ob du im Stand bist, sie herabzubiegen.« Husch, saß das Schneiderlein oben, hielt dem Atem ein und machte sich schwer, so schwer, dass sich die Gerte niederbog. Als er aber wieder Atem schöpfen musste, da schnellte sie ihn, weil er zum Unglück kein Bügeleisen in die Tasche gesteckt hatte, zu großer Freude des Riesen, so weit in die Höhe, dass man ihn gar nicht mehr sehen konnte. Wenn er nicht wieder heruntergefallen ist, so wird er wohl noch oben in der Luft herumschweben. Ende von Abschnitt 184.